Es ist Heiligabend und ihr habt nichts anderes im Sinn, als euch wegen Geld anzubrüllen? Jetzt erzähle ich euch mal was. Mein schönstes Weihnachtsfest hatte ich mit einer Mutter in unserem ersten Haus in Flatbush. Wir waren pleite, ohne Heizung und warmes Wasser. Und das Dach war undicht. Aber wir waren glücklich. Und weißt du wieso? Weil ihr euch hattet. Nein, wir hatten Wodka. Nein, wir hatten Wodka. Nein, wir hatten Wodka. Wir hatten Wodka. Wodka! Leute haben einen Job, weil wir Musik machen. Und viele Leute hören nur Musik, weil wir Musik machen. Wenn es keiner mehr macht, so was macht ihr denn dann? Ihr könnt es ja nicht selbst machen. Man hat den Respekt an dieser Arbeit verloren und es ist Arbeit.